Abschnitt 29 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel: Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser, Teil 2. Die Brücken vermitteln den Verkehr aus der Altstadt in die Neustadt. Im Nordwesten die auch für Fußgänger eingerichtete Eisenbahnbrücke, dann die 204 Meter lange eiserne Kaiserbrücke in der Mitte und die ebenfalls eiserne, 137 Meter lange und 19 Meter breite, große Brücke im Süden. Am Rande der Altstadt ziehen sich die vom zickzackförmigen Stadtgraben umspülten und von Altmann geschaffenen Wallanlagen anstelle der ehemaligen Festungsumwallungen hin, die, umrahmt von schönen Villen mit den von der Contriscarpe belegten Vorstädten, durch 6 nach den alten Stadttoren benannten Übergängen verbunden sind. Auf den Wallanlagen stehen das Stadttheater, die Kunsthalle mit der Gemäldesammlung, meist von der Hand moderner Meister, und schönen plastischen Kunstwerken, das Denkmal für die im Feldzuge 1870 bis 1871 gebliebenen Söhne Bremens, das Marmorstandbild des Astronomen Olbers, die Büste Altmanns und Steinhäusers Marmorvase mit der Reliefdarstellung des sogenannten Klosterochsenzuges. Am südlichen Ende befindet sich ein kleiner Hügel mit schönem Blick auf die Weser und die Neustadt, die Altmannshöhe. Jenseits des Stadtgrabens gelangt man in die von geschmackvollen Häusern und Villen, meist Einfamilienhäusern, gebildeten neuen Stadtteile mit schönen Kirchenbauten, St. Remberti, Methodistenkirche, Friedenskirche und Brunnen, Zentauerbrunnen, sowie dem großen Krankenhause am Ende der mit Ulmen bepflanzten Humboldtstraße. Am Körnerwall, nahe bei dem an der Weser sich hinziehenden Osterdeiche, steht ein Miniaturbronzestandbild Theodor Körners. In der Nähe des geräumigen Hauptbahnhofes trifft man das Städtische Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde, 1891 bis 1893 erbaut, mit den Vereinigten Städtischen Sammlungen, die äußerst sehenswert und sehr wertvoll sind. Daneben erhebt sich die Stadtbibliothek, ein holländischer Renaissancebau mit 120.000 Bänden. Über dem Bahnhof hinaus führt der Weg zum Herdentorfriedhof und zu dem 136 Hektare großen, wundervoll angelegten Bürgerpark mit herrlichen Waldpartien, Wildgehege, Meierei und dem äußerst behaglichen Parkhause, das Wirtschaftszwecken dient. Der Freibezirk mit dem 7,8 Meter tiefen Freihafen liegt vor dem Stephanitor im Nordwesten der Altstadt, nahebei das Haus Seefahrt, ein Asyl für alte Seeleute und deren Witwen, mit Fresken von Fitger im Hauptsaale. Über dem Torwege liest man die Inschrift »Navigare necesse est, vivere non necesse est«. Am Freibezirk sind ferner eine Reihe bedeutender gewerblicher Anlagen, so die Reparaturwerkstätten des Norddeutschen Lloyd, die Werkstätten und Werft der Aktiengesellschaft Weser, Reismühlen und so fort. Die von 1622 bis 1626 angelegte Neustadt weist keine großen Besonderheiten auf. Im Barockstil erbaut, erhebt sich dort am Weserstrom die aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammende St. Pauli-Kirche und die 1822 gegründete Seefahrtsschule. In der Neustadt befinden sich auch die Kasernen. Bremens Umgebung ist reich an großen und wohlhabenden Dörfern, welche teilweise beliebte Ausflugsorte seiner Bevölkerung sind. Mittels Dampfboot sowohl als auch durch die Bahn ist das rechts von der Weser befindliche, über 4000 Einwohner besitzende, von den Landhäusern reicher Bremer Bürger umgebene Fegesack zu erreichen, mit bedeutender Industrie, Schiffswerften, Bootsbauereien, Tauwerkfabriken, Baumwollenspinnereien und so fort. Eine Fischereigesellschaft für Heringsfischerei besteht hier ebenfalls. In der Nähe sind die schöne Villen- und gärtenbesitzenden Orte Blumenthal und Rönnebeck. Auf der Bahnfahrt nach Fegesack erblicken wir bei Oslebshausen die große bremische Strafanstalt. Bei Burg Lesum zweigt die Bahn nach Geestemünde und Bremerhaven ab. Osterholz-Scharmbeck mit regem gewerblichen Betriebe, Zigarren und Eisenwaren an dieser Linie, ist die Eisenbahnstation für die Malerkolonie Worpswede. Letzteres ist ein freundlicher Ort am Weiersberge, von dessen mit einem Denkmal des Moorkommissars Findorf geschmückten Höhe man einen weiten Rundblick genießen kann. Wie eine Insel steigt die Erhebung aus der weiten Ebene auf, die im Hintergrunde von den blauen Linien der Geesthöhen begrenzt wird. Aus der Ferne winken die Türme der alten Hansestadt an der Weser herüber. Den Künstlern, die dort schaffen, den Worpswedern, ist die Natur, mit welcher sie dauernd zusammenleben, aufs Innigste vertraut. Und doch ist nicht fotografisch korrekte Wiedergabe, sondern die stark persönliche Auffassung, das Temperament für diese Worpsweder-Bilder charakteristisch. Daher das Befremden des Beschauers, der ein solches Bild der wohlbekannten heimischen Natur verlangt, wie er es sieht. Daher die packende Wirkung auf den, welchem die Persönlichkeiten in der Kunst und vielleicht auch in Wissenschaft und Leben alles sind. Denn was uns sterblichen Menschen erreichbar und nötig, ist subjektive Wahrhaftigkeit, nicht objektive Wahrheit. Gildemeister. Durch die so stimmungsvollen Bilder Fritz Overbecks, Fritz Mackensens, Otto Modersohns und Heinrich Vogelers ist die landschaftliche Szenerie um Worpswede weit in der Welt bekannt geworden. Freilich, wer etwas von der Worpsweder Malkunst sehen will, wird in München oder in Dresden mehr davon finden als in Worpswede selbst. Was dort sichtbar ist, sagt Gildemeister, sind die Ateliers der Maler. Von außen. An Oldenbüttel und Stubben sowie an Loxstedt mit seiner großen Torfstreufabrik vorbei wird die hannoversche Stadt Geestemünde am linken Ufer der Geeste, die hier in die Weser mündet, erreicht. Der 17.500 Einwohner besitzende Ort ist 1857 von der hannoverschen Regierung angelegt worden, um Bremerhaven Konkurrenz zu machen, von dem es nur das Geesteflüsschen trennt. Geestemünde verfügt über einen geräumigen Hafen, 506 Meter lang, 117 Meter breit, mit hydraulischen Hebevorrichtungen und so fort, der mit der Weser durch einen Vorhafen und eine mächtige Kammerschleuse mit Ebbe- und Fluttoren, die 67 Meter lange Schiffe aufnehmen kann, betreibt ferner eine aufblühende Hochseefischerei und besitzt Schiffswerften und Trockendocks. Bremerhaven ist an der Stelle der alten schwedischen Feste Karlsburg entstanden, die Karl XII. 1673 durch seinen Artillerieobersten Melle anlegen ließ. Dahinter sollte sich eine neue Handelsstadt mit Namen Karlsstadt erheben, von der bereits einige wenige Häuser standen, als ein vereinigtes Korps von Dänen, münsterischen, zellischen und wolfenbüttelischen Truppen vor Karlsburg erschien, dasselbe belagerte und größtenteils zerstörte. Ein späterer Wiederherstellungsversuch scheiterte und die furchtbare Weihnachtsflut im Jahre 1717 tat den Rest. Durch Vertrag vom 11. Januar 1827 trat Hannover das Gebiet des heutigen Bremerhavens an Bremen ab. Für 73.658 Taler, 17 Groschen, 1 Pfennig. Wofür Bremen sich verpflichtete, hier einen Seehafen anzulegen. Bald darauf fing man an und am 12. September 1830 lief als erstes Schiff das amerikanische Fahrzeug Draper im neuen Hafen ein. Dem damaligen Bürgermeister Smith von Bremen hat man im Jahre 1888 auf dem Markte des von ihm gegründeten, 1853 zur Stadt erhobenen Ortes ein Denkmal aufgerichtet. Das rasche Emporblühen Bremerhavens ist aufs Innigste verknüpft gewesen mit dem großen Aufschwung, den Bremens Handel seit 50 Jahren genommen hat, wie wir weiter oben schon betont haben. Zurzeit hat die Bevölkerung der Stadt die Zahl von 20.000 Menschen erreicht. Drei mächtige, durch Deiche gegen Sturmfluten wohlgeschützten Dockhäfen, der alte Hafen, jetzt 730 Meter lang und 100 Meter breit südlich belegen und 1830 in Betrieb genommen, der 1851 eröffnete neue Hafen in der Mitte, 840 Meter lang und 100 Meter breit, und als nördlichster der 1876 dem Verkehr übergebene Kaiserhafen, der 1897 bedeutend vergrößert worden ist und den größten Schiffen Einfahrtsgelegenheit bietet. Die neue Kaiserschleuse hat eine Länge von 215 Meter, 26 Meter Breite und 10,56 Meter Tiefe, bilden die 34 Hektar große Wasserfläche des Hafens. Zum Freihafengebiete, das nach dem Anschlusse Bremens an den Zollverein geblieben ist, gehören der Kaiserhafen und der nördliche Teil des neuen Hafens. Bremerhaven ist mit breiten und regelmäßigen Straßen angelegt. Die etwa 70 Meter hohe Turmspitze seiner schönen gotischen Kirche dient weithin auf der Weser dem Schiffer als Wahrzeichen. Von großem Interesse ist auch ein Besuch im 1849 erbauten Auswandererhause, das zur Aufnahme der Auswanderer vor ihrer Einschiffung dient und von mustergültiger Einrichtung ist. Es kann 2000 Auswanderer zugleich beherbergen. Meine Besuche dieses Hauses, so erzählt Hermann Almers, gehören zu den interessantesten Erinnerungen meines Lebens. Und manche Stunde schon trieb ich mich umher unter dem bunten Gewimmel, das von unten bis oben seine Räume füllte, mischte mich unter die Gruppen der Männer und Frauen, frischen Burschen und rosigen Mädchen, redete freundlich mit ihnen und fragte sie wohl mit Freiligrat: »O sprecht, warum zogt ihr von dannen? Das Neckartal hat Wein und Korn, der Schwarzwald steht voll finstrer Tannen, im Spessart klingt des Elblers Horn.« Da hab ich denn manch tiefen Blick ins Menschenherz getan, war's nun in ein hoffnungsfreudiges oder in ein armes, halb verzweifelndes, und oft nie geahntes hab ich vernommen. Unmittelbar grenzt im Norden Bremerhavens der hannoversche Flecken Lehe mit 22.000 Einwohnern an die Stadt. Sowohl die Eisenbahn als auch eine teilweise elektrisch betriebene Straßenbahn verbinden beide Orte miteinander. Die Einfahrt in die Unterweser wird durch starke Befestigungen beherrscht, die auf beiden Seiten des Stromes aufgeworfen sind. 7 Leuchttürme, 2 Leuchtschiffe und mehrere Leuchtbarken bezeichnen zur Nachtzeit das Fahrwasser des Weserstromes. Der Hohewegsleuchtturm und derjenige auf Rote Sand sind besonders erwähnenswert. Der erstere von beiden erhebt sich im Dwarsgat und seine Laterne leuchtet aus einer Höhe von 35 Metern über das Wasser. Der rote Sandleuchtturm im offenen Meere wurde 1885 fertiggestellt und steht 14 Meter tief im Sande auf Caissons. Sein Laternendach erhebt sich 28,4 Meter über Hochwasser. Beide Leuchttürme sind mit Telegrafenstationen versehen. Ende von Abschnitt 29. Gelesen von Klaus Missfeld.